könnte sehen, wie brave Schäfchen in die Kirche gehen. Sie hören gespannt, was der Pfaff ihnen berichtet, was in der Bibel steht und was die Kirche gedichtet. Glaub nicht alles, was dir um die Ohren fliegt, nur weil der Papst es dir verspricht. Glaub nicht alles, was dein blindes Auge sieht, weil seine Worte auf ewig die Freiheit spricht. Welt war schockiert, als sie diese Bilder sah. Und noch am 11. September wusste man, wer es war. Geplant in der Höhle in Afghanistan. Die 23 erfüllte ihren Plan. Glaub nicht alles, was dir um die Ohren fliegt, nur weil Mr. President es dir verspricht. Glaub nicht alles, was dein blindes Auge sieht, weil seine Worte auf ewig die Freiheit spricht. Der Gehirn der schönen Mädchen kann sich keiner entziehen. Während andere Länder brennen, löschen sie es mit Benzin. Sie peitschen alles auf und reden vieles gut. Sie verdienen an Leid und Schmerz und an gerinnendem Blut. Glaub nicht alles, was dir um die Ohren fliegt, nur weil der Blick es dir verspricht. Glaub nicht alles, was dein blindes Auge sieht, weil ihre Worte auf ewig die Freiheit bricht. Gehirnmanipulatoren, One World für die Schüssen, Gedanken die Jensen, Multikulti-Propagandisten, Spektakel-Propheten, Finanzaristokraten, Meinungsdiktatoren, Landesgrenzen-Kleptomanen.